der wirklich die Buße ehrt, aus tiefstem Herz bereut und vor Schuld sich verzehrt. Wer ernstlich büßt und ehrlich fleht, den wird der Herr hören ohne Pass und Dekret. Ruft Gott allein. Nur Gott kann euch Gnade gewähren, kein Ablass und kein Brief kann Erlösung bescheren. Vertraut auf Gott, auf ihn allein. In Sicherheit wiegt und Sünde nicht bereut, hat der Teufel gesiegt. Der Ablass ist nur Trug und Schein. Nur ehrliche Reue kann wirklich befreien. Nur Gott allein. Er allein. Sagt er wohl die Wahrheit? Das ist die Wahrheit. Ist der Ablass? Der Ablass ist Trug und Schein. Ist der Ablass? Das alles ist Trug und Schein. Trug und Schein. Trug und Schein. Wollt ihr Geld für Gutes spenden? Gebt es lieber dem, der es braucht, und nicht dem Papst. Ihr könnt das Leid beenden, und wenn ihr einander helft, dann lebt ihr Gottes Wort. Jesus starb für eure Schuld. Niemand braucht den Ablassgeld. Jesus starb. Kein Mensch, kein Christ. Vertraut nur Gott und Jesus. Der Papst ist ein reicher Mann, der seine Monumente selbst zahlen kann. Den Prunk will er dem Heiland weihen, doch all diese Pracht gilt nur ihm ganz allein, dem Papst allein. Ihm allein. Höher als Gott, zeugt himmlischen Gesetzen nichts als Hohn und Spott. Und er